Spieb klasm dame. Hivlom papite nichts ist sicher. Doch voll dich geise. Ich hörte Motorenschritte, dann wurde es kalt, kälter als die Nacht draußen. Ich bin nach Hause von Sid. Ja, du bist gar des Wortes Gartens. Gedämpftes Licht, Atem in der Kälte. Ja. Im Wagen hielt ich Jochschand. Ich wusste, wenn ich loslasse, verlieren wir uns. Ja, bis bei der Benskulit. Hier war ein Papet etwas dünnsamer eines Warbens. Gedämpftes Licht, Atem in der Klickte. Ja, Mütheim. Im Wagen hielt ich Jochs Hand. Ich wusste, wenn ich loslasse, verlieren wir uns. Herr Stiffen, setz krausend Asse zum Ton. Leg auf dich, stand dich krausend. Mit kreischer Ton, Räumhall eines Studios. Ja. Ist Deiker, Kinder zu entführen. Das war nicht nur ein Verbrechen, es war ein Statement. Die Botschaft lautete, nichts ist sicher. Ja, ich wollte ich mich einfach nicht, ich, so wusste ich mich palm hätte. Ja. Auf Timetten bin ich nur Subjekt da, aber mein Herzschlag war kein Code. In den Akten bin ich nur Subjekt da, aber mein Herzschlag war kein Code. In den Akten bin ich nur Subjekt da, aber mein Herzschlag war kein Code. Ja, ich wollte ich mich einfach mit hier. Jede Akte hat Lücken. Wir sind diese Lücken. Jede Akte hat Lücken. Wir sind diese Lücken. Jede Akte hat Lücken. Wir sind diese Lücken. Jede Akte hat Lücken. Wir sind diese Lücken. Jede Akte hat Lücken. Wir sind diese Lücken. Ja, Fredi Eichmann Büro, Neonlicht, Fernschreiber tickt. Ja, immer wieder tauchte Raff auf, doch man riet uns, die Spur nicht zu verfolgen. Zu politisch heiß hieß es. Immer wieder tauchte Raff auf, doch man riet uns, die Spur nicht zu verfolgen. Zu politisch heiß hieß es. Ich will nach Hause, ich will nach Hause, ist jetzt hier. Ich will nach Hause, ich will nach Hause, ist jetzt hier. Ja, ich will nach Hause, ist jetzt hier. Ja, ich will nach Hause, ist jetzt hier. Ich will nach Hause, ist jetzt hier. Ja. Ich will nach Hause, ist jetzt hier. Ich will nach Hause, ist jetzt hier, hallender Raum. Ich will nach Hause, ist jetzt hier. Ich will nach Hause, ist jetzt hier. Ich will nach Hause, ist jetzt hier. Ich will nach Hause, ist jetzt hier. Ja, ich will nach Hause, ist jetzt hier. Ja, ich will nach Hause, ist jetzt hier. Ich will nach Hause, ist jetzt hier. Ja, ich will nach Hause, ist jetzt hier. Ich will nach Hause, ist jetzt hier, hallender Raum. Ich will nach Hause, ist jetzt hier. Ja, ich will nach Hause, ist jetzt hier. Ich will nach Hause, Raum, feuchter Geruch, Tropfen. Der Bunker roch nach Rost und Erde. Ich träume ihn noch immer. Ja, ich träume ihn noch immer. Ja, yeah, ich träume ihn noch immer. Ja. Ich träume ihn noch immer. Ja, ich träume ihn noch immer. Ich will nach Hause, ist jetzt hier, hallender Raum. Ich will nach Hause, ist jetzt hier. Ich zeichnete Blumen an die Wand. Jede Blume war ein Tag, aber irgendwann ging mir die Wand aus. Ich wind dann vom Papier, Taschenlampe klickt. Ja. Ich wind dann vom Papier, Taschenlampe klickt. Wir fanden Ritzungen, Jetschet, eine Sonne, ein vogelzeichende Hoffnung. Wir fanden Ritzungen, Jetschet, eine Sonne, ein vogelzeichende Hoffnung. Ja, wir fanden Ritzungen, Jetschet, eine Sonne, ein vogelzeichende Hoffnung. Lacht um Wetten, Moreser Federt hat. Ja, wir fanden Ritzungen, Jetschet, eine Sonne, ein vogelzeichende Hoffnung. Man versprach uns, dass es bald vorbei sei, und bald dauert die Jahre. Man versprach uns, dass es bald vorbei sei, oder bald dauert die Jahre. Ja, man versprach uns, dass es bald vorbei sei, oder bald dauert die Jahre. Man versprach uns, dass es bald vorbei sei, oder bald dauert die Jahre. Ja, man versprach uns, dass es bald vorbei sei, oder bald dauert die Jahre. Ich fragte oft, warum wir. Niemand antwortete. Ja, ich fragte oft, warum wir. Niemand antwortete. Ich fragte oft, warum wir. Niemand antwortete. Ja, ich fragte oft, warum wir. Es sind Kinder, keine Schachfiguren. Aber wir wussten nicht, wie viele Kinder darum gefangen waren. Ja, es sind Kinder, keine Schachfiguren. Aber wir wussten nicht, wie viele Kinder darüber gefangen waren. Ich fragte oft, warum wir. Niemand antwortete. Ja, ich fragte oft, warum wir. Niemand antwortete. Ja. So wie? Zumper.